spielen auf der Ecke nebenan. Irgendwann, irgendwann, wenn ich mal kann, werde ich mich zu ihnen gesellen und ihnen ein paar Fragen stellen. Irgendwann, irgendwann, irgendwann. Irgendwann, irgendwann, wenn ich mal kann, werde ich mich zu ihnen gesellen.